Bevor wir aufgenommen haben, es gab die Diskussion gerade, nee, oder es gab gerade die Fragestellung, ich glaube, du warst es, Andi, ne? Wie heißt es, Folge oder Episode, ne? Ja, und was ist der Unterschied? Oder? Genau, ich weiß es nicht. Frank, du bist ja auch noch nicht so lange in der Podcast-Community, du bist ja ein bisschen nur Hörer. Ich weiß nicht, wie würdest du es definieren? Ist es eine Episode oder ist es eine Folge? Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich einen Unterschied gibt, ganz ehrlich. Ich versuche das gerade mal rauszufinden. Ich auch, also Episode. So, mal gucken, was ist Folge? Vielleicht eher in dem Sinne, Folge ist, wenn das jetzt thematisch aufeinander folgt. Und Episode, wenn es zwar aufeinander folgt, aber thematisch nicht zusammenhängt. Also höchstens so, aber. Ah, guck mal, also hier. Jetzt. Oh, jetzt hier. Achtung, jetzt hier. Jetzt werden wir schlau. Die Google-Server sind gerade laufen auf Hochtouren. Eine Episode, nebensächliches Ereignis. Okay. Und Folge etwas, das als Ereignis von etwas geschieht. Okay. Das erklärst du uns jetzt mal, das hat nämlich keiner verstanden. Infolge Folge einer Krankheit bin ich krank geworden. Oder bin ich verstorben? Das ist dann die Folge. Ja, das stimmt. Im Sinne von, wenn ich ein Thema eröffne und das immer wieder fortführe, dann folgt das. So vielleicht? Das würde ich die einzelnen Bestandteile einer Serie. Ich will keine Folge ihrer Lieblingsserie im Fernsehen verpassen. Aha. So, mal also gucken, bei Episode. Ich würde jetzt auch sagen, so eine Folge ist immer, wenn es weitergeführt wird, weil wenn du dir jetzt, sag ich mal, auf Netflix oder auf Amazon was anguckst, dann heißt es ja auch immer Folge. Mhm. Aber ich muss aber auch sagen, jetzt mal ein Podcast, ich habe ja einige Podcast-Projekte, also wir reden über einen Folgentitel. Ich habe noch nie das Wort gehört, wir brauchen einen Episodentitel. Aber eigentlich sind es ja immer abgeschlossene Episoden, was wir hier machen, ne? Eigentlich ja. Was sagt denn der Duden? Der Duden sagt Folge. Warte mal, ich hole mal den großen Brockhaus. Kabum. Den hat ja jeder zu Hause. Was ist denn jetzt Episode, was ist denn Folge? Ja, etwas, was einem bestimmten Handeln geschehen folgt. Auswirkung eines bestimmten Handels Geschehens. Das Aufeinanderfolgen von etwas. Reihe von zeitlich aufeinanderfolgenden Dingen. Das kenne ich. So, das sagt er bei Folge. So, jetzt gehen wir mal Episode ein. Das kenne ich früher von Silvester. Wenn ich hier früher so ein, die haben immer Muckenfürze gesagt, wenn du hier so einen Teppich angesteckt hast, dann sind die immer nacheinander gezündet. Das war, dann ist das auch eine Folge. Eine Folge einer Kettenreaktion. Genau. Das heißt jetzt nicht mal Folge, das heißt jetzt Kettenreaktion. Kettenreaktion. Die ja, Episode. Flüchtiges Ereignis innerhalb eines größeren Geschehens, unbedeutend, belanglos, belanglose Begebenheit. Nebenhandlung, Zwischenstück in Dramen oder Romanen, Musik, eingeschobener Teil zwischen erster und zweiter Durchführung des was? Fugenthemas. Was gibt's denn? Was ist denn der? Das ist das Musik oder was? Ja, was ist ein Fugenthema? Themas. Einzelner Teil, einzelne Folge einer Fernsehserie oder ähnlichen. Aha. Jetzt wisst ihr ja, Bescheid, ne? Die deutsche Sprache und ihre Verwirrung. Es ist immer wieder schön. Was mir bei Episode nicht gefällt, ist, dass hier belanglos steht. Belanglose Begebenheit. Unbedeutend. Ja, weil es keinen Zusammenhang hat zu irgendwas. Ja. Aber gut, okay. Also mit Folge kann ich ja wirklich jetzt lernen. Also sagen, wir nehmen jetzt auf dem Raucherbalkon heute eine Folge auf über über Serien aus den 80ern. Dann ist das Folge 1 Serie 80er. Und wenn wir keinen Bock mehr und machen dann nächste Woche nochmal 2. So könnte ich mir das erklären. Und wenn wir, und wenn wir jetzt eine Folge jetzt so aufnehmen wie heute, wie ja, was weiß ich, gerade erklären wir mal Podcast. Ich meine, ich habe gleich noch ein paar lustige andere Anekdoten. Ich hätte jetzt gerne den Gerard dabei, aber der ist hier bei seinem Zockerkumpel da unten. Die spielen ja gerade wahrscheinlich hier dieses neue, wie heißt denn jetzt hier dieses, hier, wo sie alle abfahren? Nintendo, ach was Switch. Weiß ich. Ja, das die ist Switch. Nee, keine Ahnung, was hat. Der hat eine Playstation. Weil Gerard kann das nämlich, ich komme gleich zu einem Thema, das kann Gerard nämlich auch gut. Ich glaube, da werden wir auch ewig lange gleich mal drüber diskutieren. Aber wir nehmen gerade eine Episode auf. So, jetzt die Frage mal an Frank und Andy. Und ich finde es mal lustig, viele Podcaster sagen das auch immer, Gerard zählt auch dazu. So, wie heißt es? Das Kommentar oder der Kommentar? Den Kommentar. Ja, genau. Komm, wir nehmen noch den Kommentar rein, das Kommentar, den, der. Wie heißt es denn nun? Haben wir jetzt einen Deutschlehrer hier? Einen Grammatiklehrer? Oh Gott, ich und Deutsch, ja. Das ist. Ja, da müssen wir ja auch wieder den Duden zur Hand nehmen, was? Also ich. Ich muss den Kommentar noch freischalten. Richtig. Oder ich muss das Kommentar noch freischalten? Nein, und genau das ist nämlich das, was mich immer stört. Ganz, ganz viele Leute sagen das Kommentar. Und ich finde, das habe ich so noch nie gehört. Also im Duden, im Online-Duden, jetzt heute durchsucht, steht Kommentar Substantiv maskulin. Also der Kommentar. Ja, genau so würde ich es auch sagen. Wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt den Kommentar freischalten, ist okay. Wenn ich jetzt sage, der Kommentar von Klaus ist schön, dann ist es der Kommentar. Ich würde nicht sagen, das Kommentar von Klaus ist schön. Das hört sich scheiße an. Ja. Aber ich find's ja schön, dass wir das innerhalb von einer Minute geklärt haben über den Duden, dass es maskulin ist und der heißt. Das heißt also, immer sobald das Kommentar gesagt wird, ist das grammatisch eigentlich falsch, ne? Ich würde sagen, 6 falsch. Ja. Ja, vielleicht kommt es ja durch, weil es wird ja oft von Audiokommentaren gesprochen. Und Audio ist ja tatsächlich ein Neutrum. Wobei Audiokommentar. Es würde für mich aber auch immer noch heißen. Ist der Kommentar. Der genau. Audiokommentar genau, vom Oboeman hat mir gefallen. Ich würde nie sagen, das Audiokommentar vom Oboeman hat mir gefallen. Würde ich nie sagen, weil das hört sich einfach komisch an. Ja, was lachst du, Franz? Ja, ist doch wahr. Ja, ich lache nur, weil ich gerade an die Sesamstraße denken muss. Er, die, das, wer, wie, was. Ja, wieso, so weshalb, warum? Wer nicht lacht, ist dumm. Oder das, so. Das ist Sesamstraße ist Krümelmonster. Ich weiß gar nicht, letztens haben wir uns drüber unterhalten. Vielleicht kann Lukas uns da weiterhelfen. Der zockt gerade FIFA. Ja, Lukas, im Lateinischen, ne, der Kommentar, kann man das irgendwie ableiten, warum das der heißt? Ach, Lukas ist der Sohn von Andi, okay. Hier steht das auf Lateinisch, ich kann das aber nicht lesen. Kommentaris. Aber wie du gerade Kommentarius. Kommentarius. Wie du gerade Sesamstraße sagst, Frank? Mhm. Krümelmonster kennst du? Ach ja. Bist du? Ah, jetzt warte mal. So wie Kommentator wurde von Kommentaritus auch abgeleitet. Und Kommentar wurde von Kommentarikus auch abgeleitet. Ganz einfach. Aus den lateinischen Wörtern kommt meistens die deutsche Übersetzung. Ah, das wurde vom Kommentar abgeleitet, sagt Lukas. Ah, okay. Also heißt es deshalb auch der Kommentator. Genau, das heißt ja nicht das Kommentator. Genau, also der ist definitiv richtig. Das ist Quatsch. So, wir haben das Lateinisch jetzt zurückverfolgt bis in die Antike mit dem elfjährigen Lukas. Es heißt bitte ab sofort der Kommentar. Das Kommentar gibt es nicht. Genau. Haben wir uns erklärt, ist maskulin und in der Antike, die alten Römer und Griechen haben das auch schon so gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben gerade die Sesamstraße angesprochen. Andi ist Apple-Nutzer. Der wird wahrscheinlich auch ein iPhone haben. Mhm. Hast du Siri schon mal gefragt? 0 geteilt durch 0? Nö. Ach, du kennst den Klassiker nicht. Dann machen wir das jetzt mal live. Weil da wird nämlich auch die Sesamstraße mit reingenommen. Ich gucke mal, ob Siri das mitspielt hier. Ich habe das, glaube ich, schon mal auf dem Raucherbalkon gemacht. Warte, so. Siri, wie viel ist 0 geteilt durch 0? Stell dir vor, du hast 0 Kekse und verteilst sie gleichmäßig auf 0 Freunde. Wie viele Kekse bekommt jeder? Siehst du, das macht keinen Sinn. Und das grüne Monster ist traurig, weil es keine Kekse mehr gibt. Und du bist traurig, weil du keine Freunde hast. Ja, das Krümelmonster. Ja, das war schön, das Krümelmonster. So schön tiefblau. Ja. Alle sind traurig. Ja, weil sie keine Freunde mehr haben. Ja, Krümelmonster war gut und wen ich auch gut fand, war Oskar aus der Mülltonne. Vor dem habe ich ja immer Angst gehabt. Das war das Pardon in Grün dazu, ne? Ja. Genau, der war grün. Mhm. Und der hat dann in einer Folge mal gesungen, ich mag Müll. Das ist also herrlich. Ich mag Müll. Müsste man glatt mal wo raussuchen und einspielen. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder das Urheberrechtsproblem dann, was man aufmachen. Ja, das ist... Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ja, aber... Ja gut, Sesamstraße. Was gab es noch früher? Hallo Sesamstraße. Welche Zeit habt ihr denn Sesamstraße gesehen? Wer waren denn da die echten Schauspieler bei euch? Bei mir war das Lilo. Ja, Lieselotte Pulver. Ja genau, Lieselotte Pulver. Und wie heißt der andere? Der kommt auch hier aus dem Norden. Ja, irgendwie so ein Hamburger Jung. Wie hieß er denn? Sesam. Google. Horst Jansson hat damit gemacht. Horst Jansson und Lieselotte Pulver. Das war auch eure Zeit. Nee. Weil jetzt machen das ja ganz andere, oder? Meine Zeit war noch früher. Das war mit Bibo und Krümelmonster und die waren auf der Sesam Street. Mit Bob hieß der, war der eine Schauspieler, also eine Real-Life-Person. Und das war zu der Zeit, wo man im WDR das WDR anmachte. Und dann kam da so ein Fächer, also sowas, das lief so spitz zu. Und dann stand da drunter WDR. Und dann stand erstmal ganz lange, wir kommen gleich, Sesamstraße. Mhm. Und dann war erst ja später, haben die das dann in Deutschland übernommen und da weiter produziert. Also gab es am Anfang quasi die amerikanischen Versionen synchronisiert auf Deutsch. Synchronisiert, genau. Ja. Und das war mit total viel Musik und Slapstick-Einlagen, das war super lustig. Also Ist das amerikanisch, Sesamstraße? Oh ja. Ja, na klar. Ja, und wie haben die das denn mit den deutschen Schauspielern gemacht? Die haben das Konzept übernommen und dann neu gemacht. Irgendwo, weiß ich nicht, wo sie es weiter produziert haben. Ob das jetzt, öffentlich-rechtlich, logisch, aber ich weiß jetzt nicht, welcher Sender da federführend war. Vielleicht sogar der NDR. Das, keine Ahnung, müsste ich nachgucken. Ja, aber wer war das? Das wurde 1976, steht hier in der Wikipedia. Figuren wie Oscar haben also vehement Protest seitens der Elternschaft hervorgerufen. Oscar aus der Mülltonne. Oh, der war doch so gut. Stattdessen gab es eine filmisch erzählte Geschichte, die keine Straße spielte. Ich finde das ja gerade total lustig. Ich weiß nicht, Andi, hörst du meine Hörspitzen? Ich glaube nicht, hörst du nicht. Du hörst ja gar nichts von uns. Nee, hörst du nicht. Stimmt doch gar nicht. Nee, weiß vielleicht habe ich ja keine Zeit dafür. Ich würde jetzt viel mehr hören, aber... Um Gottes Willen, ist ja nicht schlimm, will ich ja gar nicht sagen. Aber ich will einfach mal vorgreifen. Ich stelle eine App vor. Achtung, Brüller, die heißt MyTiffy. Nee. MyTiffy. Habe ich auch schon irgendwo von gehört? MyTiffy ist eine... App fürs Handy und fürs iPad, wo man einen Samsung-Fernseher mit bedienen kann. Das ist eine Fernbedienung fürs WLAN für Samsung-Fernseher. MyTiffy. Mhm. Wäre jetzt nicht so der Brüller, dass ich das forschen möchte in meiner Hörspitzenfolge. Der Brüller ist, und um es nur kurz zusammenzufassen, die App läuft auf der Apple Watch und ich kann meinen Fernseher über die Apple Watch bedienen und das finde ich geil. Ah, okay. Ja, ist statt, doch der statt Fernbedienung, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, ist doch der Klassiker. Brauchst du nicht mehr suchen. Ja, ist doch der Klassiker. Fernbedienung ist weg, ist wie die Socke in der Waschmaschine, weg. Liegt irgendwie unten, sitzt mit dem Arsch drauf, irgendwo zwischen den Kissen und ich gehe. Und im Endeffekt, du willst ja nur einfach mal laut leise machen oder willst den Sender weiterstellen. Und dann nehme ich meine Apple Watch, zack, tippe drauf. Aber ja, fand ich gut. MyTiffy. Somit sind wir ja auch wieder beim Thema Sesamstraße. Samson und Tiffy. Und Herr von Bödefeld. Ja. Ganz 1978 hat man dann nochmal die Sesamstraße geändert. Gerade was ich sagte, diese Geschichten, die man erzählt hat, filmisch, das wurde dann 1978 wurde das dann wieder als Rahmenhandlung, also so wie man dann die Sesamstraße kannte mit Lieselotte Pulver, in den Studios hier in Hamburg, Wandsbek, produziert. Das ist gleich um die Ecke hier bei mir. Okay, also doch, war ich ja gar nicht so falsch geraten mit NDR, ne? Ja, ja. Aber war das... 1000 Folgen. Wissen halt, ne? Aber war das nicht so? Es gab, lange gab es doch wirklich Lieselotte Pulver und Horst Janssen und zwischendurch kamen immer mal so Leute, die waren nur so als Gastschauspieler da, ne? Die waren nicht gut, also durchgehend da. Also ich kann mich nur an Lieselotte Pulver und Horst Janssen erinnern. Ich meine sogar hier Manfred Krug war, glaube ich, auch mal da, ne? Aber auch nur immer so als Gast waren die doch da, oder? War das? Ich weiß es nicht. Ja, Manfred Krug ist hier auch irgendwas. Aber was hier gerade steht, ist, dass in Bayern die Sesamstraße überhaupt nicht gezeigt wurde. Lediglich Samstagsnachmittagsprogramm im Ersten konnte man die Folgen sehen. Ansonsten die normalen Sesamstraßenfolgen, die kamen ja jeden Tag, gab es im bayerischen Fernsehen nicht. Ja, ist so völlig normal. Das ist doch jetzt das beste Beispiel, dass Bayern wirklich nicht zu Deutschland gehört. Wir haben ja gerade gesagt, das wurde in Deutschland gezeigt. Und wenn es dann jetzt nicht in Bayern gezeigt wurde, ist doch das beste Beispiel, dass Bayern nicht zu Deutschland gehört, weil die durften damals nicht die Sesamstraße sehen. Ist doch das beste Beispiel, oder? Ja, was ist? Hat wohl eher mit Föderalismus zu tun und Landesrundfunkanstalten. Wurde ja über die dritten Programme ausgestrahlt und in Bayern hat es das halt nicht ins dritte Programm geschafft. Was haben die denn stattdessen geguckt, würde mich viel mehr interessieren. Ja, was hat man den Kindern denn da vorgesetzt? Ja, was gab es denn früher? Gar nichts. Oder mussten die dann rausspielen? Was gab es früher noch? Hallo Spencer gab es noch. Ja, genau. Das war, ja, unser. Aber wenn es Sesamstraße schon nicht gab, dann gab es garantiert nicht Hallo Spencer in Bayern. Da gucken wir mal nach. Liebe Podcast-Hörer aus Bayern, was habt ihr in den 80ern abends um 18 Uhr geguckt? Wir haben Sesamstraße geguckt. Hessischen Rundfunk. Die Bayern haben in den Hessischen Rundfunk geguckt. Hallo Spencer, natürlich auch wieder vom NDR. Ja klar. Aha, sieh mal da. Aber ich weiß nicht, was haben die geguckt früher? Ich meine, keine Ahnung. Ich meine... Wir hatten ja wirklich nicht viel früher. Erste, zweite, dritte, bei uns hier in der Region DDR1. Löwenzahn haben die wahrscheinlich noch geguckt. Löwenzahn, ja, okay. Und kennt ihr noch Fahr mit im Klick-Klack-Klavitterbus? Wir haben sehr viel Platz für Hund und Maus und Katz, dann fahr doch mit. In dem Klick-Klack-Klavitterbus. Was gab es denn noch früher? Rappelkiste. Also das Rappelkiste, ist ja. Ja, das war gut. Dann gab es noch ihr Jim Bob und die wilde 13. Kennt ihr das auch noch? Jim Bob und die wilde 13. Augsburger Puppenkiste, genau. Ja, das war aber Jim Knopf. Die wilde 13 gehört zu Jim Knopf. Ja. Genau, nicht Jim Bob. Ja, Versprecher. Klickler, aber Löwenzahn kam, glaube ich, mal Sonntagmorgens bei uns und so, genauso wie hier Sendung mit der Maus. Genau, Sendung mit der Maus, das hat man eigentlich immer geguckt. Ja, Sonntagmorgens so. Ja, genau, das war ARD, ne? Und Löwenzahn war das nicht ZDF? Ja, ja, genau. Ich fand das immer schön so. Das war bayerisch. Das war immer total geil. Da hat irgendeiner erzählt und dann musst du immer glauben, was sie da erzählt haben. Das war bayerisch. Ich fand immer am besten, wenn sie gesagt haben, das war serbokratisch. Serbokratisch. Und was auch immer kam damals, war Meister Eder und sein Pumuckl. Ah, stimmt, ja. Wobei ich musste ja letztens lachen, also weil wir ja nun alles ältere Leute sind auf dem Raucherberg, kommen wir reden ja gerne über die alten Zeiten. Es gab ja letztens die Aussage von der blonden Föhnfrisur aus Amerika, gab es ja die Aussage, dass da was ganz Schlimmes in Schweden passiert ist. Ja. Was ist denn da passiert? Nix. Frei erfundene Geschichte in seiner Rede. So, Fake News. Nix. Fake News. Ist doch gerade ja. So der Oberbrüller Fake News. Und, ja. Und dann fand ich bei Twitter ein Bild sehr geil. Fake News USA. In Schweden Terrorangriff geplant. Und dann gab es ein Bild von Carlsson vom Dach mit dem Propeller. Ach ja, genau. Das habe ich auch gesehen. Das war super, ja. Terrorangriff Schweden. Carlsson vom Dach. Hast du auch gesehen, ne? Ja, ja. Ich wusste jetzt nicht, dass das irgendwie einen Hintergrund hatte. Ich dachte, das hat sich einfach nur einer ausgedacht. Fand ich aber gut, war lustig. Naja, also da haben sie den ja echt hops genommen. Und er hat ja auch immer gesagt, America's First oder so. Ja. Und da gibt es ja auch eine Internetseite im Netz irgendwie, da haben ja dann ganz viele europäische Länder und auch selbst in Afrika irgendwelche Länder Videos gedreht und angefangen. The Seconds. Und dann kam Deutschland und was weiß ich. Und ich glaube, den geilsten Beitrag habe ich, glaube ich, ich glaube, es war aus dem Iran gesehen. Ich habe das Ganze dann irgendwie mal verfolgt bei, ich gucke hier mal ZDF Neo hier, Böhmermann. Und der hat das ein bisschen hops genommen. Ja. Ja, aber ich bin gespannt, was wir da die nächsten Jahre noch zu lachen haben mit der blonden Föhnfrisur aus den USA. Ja, aber Carlsson von Dach war auch schön, ne? Also die Jungs von Creamspeak und, haben das auch nicht kommentiert oder was heißt kommentiert, die haben da eine halbe Folge zu diesem, was in Schweden letzte Nacht passiert ist. Sehr, sehr witzig gemacht einfach. Mhm. Ja. Was mir gerade noch einfällt, welche Sendung ich auch noch gern geguckt habe, war Luzi, der Schrecken der Straße. Mit den beiden Knetmännchen. Den Knetmännchen, ja. Genau. Das war auch schön. Und was auch schön war, die Rote Zora und ihre Bande. Kennen wir auch alle, ne? Ja, liebe Live-Hörer. Und Anna? Anna, ja, ich wollte nämlich gerade sagen. Ich habe eine Schwester gehabt, also. Ja, aber was wir gerade erzählen, das war unser Fernsehprogramm, was wir im Sommer geguckt haben. Wir haben ja alle Bundesländer, also ich komme jetzt aus Niedersachsen. Der Frank aus NRW und Andi, ist es Hamburg? Hamburg, ne? Damals NRW. Ja, aber wie gesagt, in den Ferien gab es halt immer ZDF-Ferienprogramm. Genau. Und im ZDF-Ferienprogramm liefen dann solche Sachen wie Lucy, Schrecken der Straße und Rote Zora. Patrick Packard, genau. Nee, gar nicht. Halt, Patrick Packard war genauso wie Anna. Glaube ich, der klassische, es gab ja zu Weihnachten immer diese Sechsteiler. Patrick Packard, Anna, Silas und so. Mhm. Aber das ist total geil gerade. Ich empfehle allen Leuten, die aktuelle Folge vom ZDF Neo Magazin vom Donnerstag zu gucken. Mit Jan Böhmermann und Olli Schulz ist zu Gast. Also die beiden machen ja Fest und Flauschig. Und Jan Böhmermann unterhält sich mit einem russischen, ich weiß gar nicht, wie wird er da bezeichnet, als ist es ein Pressemensch aus Russland oder so? Und den nennt er irgendwie Zinalowski oder so. Und das ist dieser kleine gelbe Wurm Zini. Kennt er den noch? Ja. Ach, ja. Den hat er in dieser Sendung dabei. Da schwirrt dieser kleine gelbe Zini-Wurm. Ich glaube, er nennt ihn irgendwie Zinalowski. Irgendwas Russisches, total geil. Ja. Weil wir jetzt gerade beim Sommerferienprogramm waren. Da war ja immer Zini da. Da hat er immer mit diesem kleinen gelben Wurm gesprochen. Zini. Witzig. So, Jungs, ich muss euch mal eben verlassen. Ich guck mal, ob das gleich nochmal klappt mit dem Wiederkommen. Ja, ich sag mal erst Tschüss und vielleicht sehen wir uns gleich nochmal. Bis dann. Ah, okay, jo, alles klar. Ciao. Ja, Andi, was haben wir denn noch besprechen? Ich mal zum Folge. Du hast eine Freundin gehabt, die hieß Anna, hast du gesagt, ne? Nein. Eine Bekannte? Nein, auch nicht. Eine Schwester? Eine Schwester habe ich gehabt, ja. Ja, und die hieß Anna? Nein. Oder war das Familie, das brauchen wir nicht. Ah, okay, alles klar. Nö, aber ich fand das schön früher irgendwie. Wir waren wenigstens alle noch draußen und haben nicht ganz so viel vor der Glotze gehangen, oder? War doch so. Ja, eigentlich ja. Also ich habe auch keinen Computer gehabt. Mein erster Computer war dann irgendwann mal so ein Amiga, konnte ich meine Eltern überreden, dass ich so einen kriege. C64 musste ich immer bei Kollegen zocken. Ja, mein erster Computer war auch ein C64. Angefangen habe ich allerdings aber auf dem VC20 bei meinem Onkel. Da bin ich sonntagmorgens immer hingegangen und wir haben den ganzen Vormittag haben wir eine Computerzeitschrift gehabt und haben dann immer irgendein Spiel abgetippt. Aus der Zeitung. Ja. Immer abgetippt, wie ein Bekloppter. Ja. Und dann hast du immer irgendwelche Fehler gehabt da drin. Oh, da bist du irre geworden. Ja, dann hatte ich auch irgendwann mal mein C64. Und den habe ich durch einen Hundebiss bekommen. Oh, dank dem Hund. Ja, dank dem Hund. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Also ich bin Dorfkind und Schlüsselkind. Kennt man noch? Ich weiß nicht. Bist du auch Schlüsselkind gewesen? Nein. Also Schlüsselkinder waren früher immer, wenn Mama und Papa den ganzen Tag gearbeitet haben, bist du dann mit das zur Oma gegangen und dann bist du nach Hause gegangen und dann warst du noch eine halbe Stunde allein, dann kam Mama nach Hause. Und als Schlüsselkind hast du immer um Hals einen Schlüssel gehabt für die Haustür, für die Wohnung. Ja, musst ja irgendwie reinkommen in die Bude. Früher gab es aber keine Schlüsselbänder oder sowas. Ich hatte immer so eine Paketschnur am Hals. Das war so eine Paketschnur und da war ein Schlüssel dran. Ja, ist kein Witz, ich weiß das noch. Da war's, ich glaube, einige werden lachen, die kennen das wahrscheinlich so. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ich kann mich an Mitschüler erinnern, die Paketband mit einem Schlüssel um den Hals hatten. Ja, so war das. Das war früher so, ja. Und, da war das Paketband auch noch aus echten Hanf und nicht aus irgendeiner Kunstfaser. Liebe jungen Leute, wenn ihr uns hört, das konnte man sich um den Hals hängen und nicht das Zeug rauchen. Man kann sich das um den Hals hängen. Ja. Ne? Nein, und ich bin dann irgendwann mal zum Schwimmbad gegangen und dann stand vor mir irgendwie einer aus dem Ort da mit seinem Hund und hat mich dieser Hund ins Bein gebissen. Und ich hatte wirklich, also von dem Hund, vom Eckzahn so eine kleine Fleischwunde. Das war nichts Wildes. Ja. Aber mein Onkel sagte dann gleich so, gleich zum Rechtsanwalt Schmerzensgeld, da kannst du dir ein C64 für kaufen. Ich sage, ja hier, Mama, Papa und dann... Schmerzensgeld. Und hat funktioniert. Es hat für ein C64 und einer Datasette damals gereicht. Es hat echt gereicht, das Geld. Mhm. Und ich glaube, meine erste Floppy, wie hieß die? 1541 hieß die, glaube ich, ne? Floppy, ja, die hieß die mit den 5¼-Zoll Disketten. Die habe ich mir dann, glaube ich, von meinem Konto noch. Für eine Floppy, die habe ich dann gekauft, ja, und irgendwann war dann an 500. Und dann muss ich dazu sagen, den Absprung von Amiga zu PC habe ich nicht geschafft. Also ich bin von Amiga 500 bin ich irgendwann abgesprungen, bin aber abgestürzt, weil ich habe dann angefangen als Discjockey zu arbeiten und hab lange Musik gemacht und habe irgendwie, ich habe damals angefangen mit Windows 98 und einem Pentium 2 300 Megahertz. Aber ich glaube, davor gab es ja noch 80, 4, 6, da gab es ja, und dann kam ja der Pentium 1, der 4-Generation PCs, glaube ich, vorweg erst. Also ich habe da ich weiß nicht, bist du damals gleich fortlaufend dabei gewesen nach deinem, du hast ja gesagt, du hast einen Amiga auch 500 wahrscheinlich gehabt, ne? Nein, dann habe ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann habe ich meinen Computer, hatte ich einen Computer? Ich habe irgendwann mal so eine Computerkiste gehabt. Aber, nee, warte mal, habe ich einen Computer gehabt? Nein, ich habe keinen Computer gehabt. Nein, habe ich nicht. Mein Vater hatte einen Computer im Geschäft. Aber hatte ich vorher noch einen Laptop? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, das Erste, was damals gab es auch immer diese Laptops bei Aldi. Oh, das war aber schon später. Ja, ja, und mein erstes Laptop habe ich nicht bei einer dieser ersten Aktionen gekauft, sondern das war bestimmt schon die vierte oder fünfte Aktion von denen. Da brauchtest du nicht mehr in der Schlange stehen, da konntest du einfach hingehen, zwei Tage später und dir so einen Laptop holen. Ja, aber du hast so gerade gesagt, du hast irgendwann mal eine Amiga gehabt und dann war vorbei und dann hast gar nichts gehabt, so wie ich ähnlich. Ja, einzig eine PlayStation 1 in meiner Junggesellenbude. Wann ist die rausgekommen, die PlayStation 1? Können wir schnell gucken. Die habe ich auch garantiert nicht gekauft, wo sie neu am Markt war. Erst später. Viel, viel später. Ich google gerade mal, wann ist denn PlayStation 1 rausgekommen? Ich gucke die ganze Zeit, was dieser C64 früher gekostet hat, aber ich finde keinen Preis. 1994 kam die erste PlayStation raus. Okay. Am 3. Dezember 1994. Na gut, da werden sie alle drauf gegeiert haben. Dann wirst du wahrscheinlich dann 95 deine PlayStation gehabt haben. Nee, ich schätze ja noch später. Noch später? Okay. Ja. Bestimmt. Also, ich kann es nicht mehr verifizieren. Vielleicht könnte man das noch an der PlayStation nach der Nummer, wann die produziert worden ist. Könnte man vielleicht da mit rauskriegen. Ja. Ja, und dann, wir haben auch jetzt erst eine, was ist denn das, die aktuelle PlayStation? PS4. Genau, PS4 haben wir jetzt von einem halben Jahr oder so gekauft, ne? Ja, von einem halben Jahr. Gibt es denn nicht auch mittlerweile Plus-Version oder so? Die kam kurze Zeit später raus. Da war die noch, die war zwar angekündigt, aber keiner wusste, wann das endlich kommen sollte. Okay. Und die war gerade günstig im Angebot. Und dann passte es gerade. Habe ich nie gehabt, also ich weiß gar nicht warum. Also, ich habe mich nie für Spielekonsolen interessiert. Nie. Ich habe mich nur für Spiele interessiert. Leider. Ja, ja. Ich hab einen Kollegen gehabt. Leider ist er schon verstorben. Der ist auf seiner Harley verunglückt in Schottland. Okay. Der war Computerfreak. Ich kann mich noch dran erinnern. Also war einer meiner besseren Freunde. Und war oft bei ihm zu Hause und er hatte irgendwie einen Verwandten, der in München bei Nixdorf arbeitete, wenn ich mich recht erinnere, oder Siemens oder Nixdorf. Also Nixdorf Computer gab es, ja. Ja, auf jeden Fall hat der ihm immer Programmierbücher mit den neuesten Programmiersprachen geschickt aus München. Und er hat sich das wirklich reingezogen und hat dann da am C64 programmiert. Oh, geil. Irgendwelche Sachen, ich weiß das nicht mehr. Wenn ich bei ihm war, wollte ich natürlich immer nur zocken und er hat programmiert. Und der hat sich wirklich hinterher damit seinen Lebensunterhalt verdient, ne? Und das war so lustig, er war wirklich so Rocker mit Leib und Seele, also mit Kutte, und hat dann hinterher bei Firmen gearbeitet, wo er wirklich so der Einzige war, der mit Kutte praktisch am Computer saß. Ansonsten überall nur Schlipsträger, aber er war da für die Security und überhaupt für alles zuständig, was mit Computern zu tun hatte. Und die hatten sonst keinen, der da Ahnung hat. Und er hatte da voll Plan von. Und das war immer lustig, wenn er erzählte, Ja, sag mal, also gehst du auch so zur Arbeit? Na klar, gehe ich so zur Arbeit. Ich ziehe meine Kutte nicht aus. Wenn die mich nicht haben wollen, dann können sie mich ja rausschmeißen. Und der hat ein Schweinegeld verdient, ey. Ja, ich habe ja, anfangs die ersten zig Folgen beim Retro-Kompott mitgemacht und so. Und viele Leute aus dieser Zeit, C64 und was weiß ich oder so, das waren halt einfach irgendwelche Stubenhocker, so wie du und ich damals, weißt du, ja, vom Rechner. Und die haben sich halt, du warst genauso wie ich, immer zocken, 64, Amiga, alles gezockt, was ging. Ja, und da waren halt auch Leute bei, die haben gedacht, okay, was kann denn diese ganze Kiste? Und fingen dann halt an rumzuprogrammieren. Und die haben dann natürlich auch aber was sagen wollte, wie gesagt, C64 Amiga, ich habe gezockt, Ende, ich hatte ja damals, ja, es waren Raubkopien, hatte man damals einfach. Ja, einer hat das Spiel gekauft oder dann, ne, ja, dann also das war ja wirklich so, also ja, das habe ich auch im Retro-Kompott erzählt, also Amiga-Zeit, das war die CeBIT in Hannover, gibt es glaube ich immer noch, und auf der CeBIT gab es damals, gibt es heute nicht mehr, es gab da das Computercamp, so hieß das. Wir sind dann nur hingefahren, hatten nur Kohle dabei und sind ja mit der Kohle in dieses Computercamp gegangen. Da standen zwei, drei Amigas, da wurde irgendwie ein Kopierprogramm draufgeknallt und dann wurden da irgendwelche gecrackten Programme verscheuert. Das war damals so. Ja, das war damals so. Und ja. Ja, aber wie gesagt, ich habe dann irgendwann halt auch die PC-Zeit mitgemacht und hab bei der PC-Zeit auch irgendwie ja auch viel gespielt. Also ich kann mich erinnern, mein allererstes Spiel, was ich mir gekauft habe, war Siedler 3 und dann Kommandos. Das habe ich gespielt. Ja, und dann ging auch so die Kopiergeschichten irgendwie los. Ja, aber irgendwann ging dann halt auch meine Discjockey-Zeit weiter irgendwie und da hat mich das Spielen dann überhaupt nicht mehr interessiert. Dann habe ich einfach am Rechner gesessen und habe dann auch versucht, irgendwie mit irgendwelchen Softwaren Musik zu machen, weil jeder, der Discjockey ist, meint, ja, so eine Bum-Bum-Techno-Platte, das kriegst du auch hinten. Nein, also es geht nicht so einfach. Mhm. Aber wie gesagt, so Xbox, PlayStation hat mich nie interessiert. Ich habe dann irgendwann mal in ganz, ganz späteren Jahren, so lange gibt's ja auch nicht, ich habe dann halt so eine Wii gekauft. Die Wii steht hier immer noch. Ach stimmt, die haben wir auch noch. Die, ja, Wii habe ich gekauft und dann haben wir auch hier dieses Wii-Board gekriegt, ja, dieses Fitness-Board zur Hochzeit und so einen ganzen Kram. Ja, und jetzt sind ja gerade, glaube ich, alle im Nintendo Switch-Fieber. Das ist ja auch so eine Weiterentwicklung der Wii, wenn ich das so zumindest so im Vorbeigehen gesehen habe. Es interessiert mich, aber das sieht zumindest aus so, weil Nintendo ist jetzt ja nicht so die Grafikkönige, glaube ich, ne? Also da ist PlayStation. Keine Ahnung, ist das nicht so ein Nostalgienachbau, dieses Switch-Ding? Ich habe da keine Ahnung. Also ich habe gesehen, da gibt's auch Mario Karten so. Das macht einfach Fun und Laune. Das ist jetzt grafisch okay, das ist in Ordnung. Aber wenn ich sehe, was die da auf der PlayStation da hinzaubern und auf der Xbox und selbst auf den PCs da heute so. Das Problem, was ich immer hatte bei X und PlayStation, ich kam mit diesem Controller nicht klar. Wenn ich immer sehe bei uns, wenn ich hier beim Rettungsdienst bin, ich fahre morgen früh wieder Rettungsdienst, ja, und die zocken da immer hier, wie heißt das, FIFA, Fußball? Ja. Ich weiß gar nicht, wie man damit Fußball spielt. Also ich auch nicht, deshalb spiele ich das nicht hier mit Lukas, weil ich verliere dann regelmäßig, weil ich die Steuerung nicht drauf habe. Ich habe da auch keine Lust, also ich habe da auch keine Lust, mich hinzusetzen und diese ganzen Moves da zu lernen. Moves. Nee, er sagt jetzt, er kann das auch nicht. Aber wenn ich gegen ihn spiele, ne, dann macht er Sachen, die ich überhaupt nicht weiß, wie die gehen. Hier ist der Obi-Wan ist hier auch noch aufgetaucht. Hört er nur zu oder hat er keine Lust zu sprechen? Weiß nicht, er hatte nur kurz im Chat irgendwas geschrieben. Ja, was haben wir Gianna Zistas gezockt? Ja, er hatte geschrieben, es gab kein Mario Bros. Ja, das gab's wohl nicht. Ja. Gianna Sisters. Damals gab es Gianna Sisters, Donkey Kong und Boulder Dash. Das waren so die Spiele damals. Ja. Was war denn dieses Spiel? War das Gianna Sisters, wo du diese Diamanten aufsammeln musst? Ja. Nee, die Diamanten wurde da. Das war Boulder Dash. Ach, das war Boulder Dash. Okay. Ja, und natürlich hier Winter and Summer Games. Ja, das fand ich ziemlich geil, wie bei Night of the Pots die Retro-Kompott-Kollegen da waren. Ja, genau. Und dann, ja gut, ich meine, Die haben ja einen Laden hier in Hamburg, das wusste ich gar nicht, ne? Kann ich mir nicht anhören. Ja, die haben Laden in Hamburg, die beiden, der Patrick und der Robin. Da muss ich unbedingt mal hin, das ist ja hier auch in Wandswix, nicht so weit von mir. Nö. Und und die haben dann halt einfach mal so Winter Games in den Raum geworfen. Das fand ich total geil. Und das haben wir alle gespielt. Wir haben unsere Joysticks kaputt gekloppt bei Winter Games, bei Summer Games. World Games gab es noch und weiß der Geier was. Ja. Guti, so. Ich wollte dich noch fragen, wo hast du Musik, in welcher Umgebung? Nur da in dem Raum, wo du wohnst oder auch woanders aufgelegt? Okay, in der Region. Ich habe bei mir als Discjockey in der Region aufgelegt, in Diskotheken. Dann gab es bei uns früher die klassischen, Schützenfeste und Dorffeste und Hallenfeten. Da wurden Radiosender gebucht, das kennst du wahrscheinlich auch, da wurden da so NDR-Feten gemacht und FFN-Feten in irgendwelchen, das gab es früher auch. Bei diesen FFN-Feten habe ich immer so das Vorprogramm gemacht. Das war immer so. Machst du 2-3 Stunden Vorprogramm, dann hat FFN ihren Auftritt gehabt oder NDR oder SAW, also in Sachsen habe ich auch mal Musik gemacht. Und und irgendwann war ich mal in einer Agentur drin und habe dann auch dann 2-3 Mal offiziell für FFN gearbeitet. Das heißt, ich habe nicht das Vorprogramm gemacht, sondern ich habe mit den FFN-Moderator auf der Bühne gestanden, habe, es war wesentlich einfacher, weniger Arbeit, mehr Geld. Ja, es war schön. Ja, ich habe zum Beispiel, ich habe damals auf dem Maschsee-Fest in Hannover Musik gemacht und da war als Bruses, kennst du Bruses noch? Natürlich. Das war das zusammengecastete Band hier, wie hieß das? Popstars auf Pro7 hieß das. Ja. Ansonsten habe ich eigentlich wirklich nur in Diskotheken gearbeitet, ab und dann halt mal als Vorkasper für irgendwelche Radiosender, beziehungsweise zwei, dreimal habe ich mal da FFN irgendwie was gemacht, aber das habe ich mal gemacht. Mal im Bremer Raum habe ich mal in einem Club aufgelegt, wie hieß die Ortschaft? Brakel oder so? Bei Bremen oben. Brakel da oben. Ich weiß nur, ich musste irgendwie mit einer Fähre über die Weser fahren. Es hat geregnet, das weiß ich noch. Ansonsten habe ich hier in der Region bei uns halt in den sogenannten Dorfdiskotheken aufgelegt. So, meine Frau winkt ganz hektisch mit der Hand und deswegen müssten wir jetzt mal diese Aufnahme beenden. Ja, können wir. Wir haben ein bisschen was aufgenommen, ein bisschen Sesamstraße. Ich glaube, wir haben sehr lange über der, die das diskutiert und ich glaube, ein schöner Folgentitel, der, die das, ist doch was Schönes für den Raucherbalkon. Genau. Ja, in diesem Sinne sage ich erstmal Tschüss, vielleicht einer nochmal da. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und auf Wiederhören.